Erster, dann sprach Gott zu mir. Zweiter, du sollst hier keine Frau heiraten. Du sollst hier keine Kinder haben. Dritter, Gott sagt über die Kinder hier. Er sagt auch über ihre Mütter und Väter. Vierter, sie werden schlimm sterben. Niemand wird um sie weinen. Niemand wird sie begraben. Ihre Körper liegen auf dem Feld. Vögel und Tiere fressen sie. Fünfter, Gott sagt, geh nicht in ein Haus, wo Menschen trauern. Weine nicht mit ihnen. Ich habe diesem Volk meinen Frieden genommen. Ich habe ihnen keine Güte mehr. Sechster, alle Menschen werden hier sterben. Niemand wird sie begraben. Niemand wird um sie trauern. Niemand wird sich für sie verletzen. Siebter, niemand wird ihnen Essen geben, um sie zu trösten. Niemand wird ihnen tröstende Getränke geben. Nicht für Vater, nicht für Mutter. Achter, geh auch nicht in ein Haus, wo man feiert. Ess und trink nicht mit ihnen. Neunter, Gott, der Gott Israels, sagt, ich nehme alle Freude von diesem Ort. Keine Hochzeit, kein Jubel mehr. Ihr werdet es selbst sehen. Zehnter, du sollst dem Volk dies alles sagen. Sie werden dich fragen, warum tut Gott uns das an? Was haben wir falsch gemacht? Was ist unsere Schuld vor Gott? Elfter, du sollst sagen, eure Väter haben mich verlassen. Sie haben anderen Göttern gedient. Sie haben sich vor ihnen verbeugt. Sie haben meine Regeln nicht befolgt. Zwölfter, ihr seid noch schlimmer als eure Väter. Ihr tut, was ihr wollt. Ihr hört nicht auf mich. Dreizehnter, ich werde euch aus diesem Land werfen. Ihr kommt in ein fremdes Land. Dort dient ihr anderen Göttern. Ich werde euch nicht helfen. Vierzehnter, Gott sagt, es kommt eine Zeit. Dann sagt man nicht mehr, Gott lebt. Er hat Israel aus Ägypten geführt. Fünfzehnter, Mann wird sagen, Gott lebt. Er hat Israel aus dem Norden geholt. Er hat sie aus allen Ländern geholt. Ich bringe sie zurück in ihr Land. Das Land habe ich ihren Vätern gegeben. Sechzehnter, Gott sagt, ich schicke viele Fischer. Sie werden die Menschen fangen. Dann schicke ich viele Jäger. Sie jagen sie auf Bergen und Hügeln. Sie jagen sie in Felsen. Siebzehnter, ich sehe alles, was sie tun. Nichts ist vor mir versteckt. Ich sehe ihre Schuld. Achtzehnter, ich werde sie für ihre Schuld bestrafen. Ich bestrafe sie doppelt. Sie haben mein Land schmutzig gemacht. Sie haben es mit schlimmen Dingen gefüllt. Neunzehnter, o Jahwe, du bist meine Stärke. Du bist mein Schutz in Not. Völker aus aller Welt kommen zu dir. Sie sagen, unsere Väter hatten falsche Götter. Diese Götter konnten nicht helfen. Zwanzigster, kann ein Mensch Götter machen? Nein, das sind keine echten Götter. Einundzwanzigster, darum zeige ich ihnen jetzt meine Macht. Sie sollen meine Stärke fühlen. Sie sollen wissen, mein Name ist Jahwe.